Du lässt mich alleine heute Nacht. Dass es so kommt, hab ich geahnt. Nun gehst du fort, mein Herz verbrennt. Ich habe dich verloren. Viel zu spät ist die Zeit, um alles zu wenden. Du gabst mir keine Chance. Aber alles, was bleibt, sind Tränen und Schmerzen. Es gibt kein nächstes Mal, hast du zu mir gesagt. Ich kann's nicht begreifen. Ist es der andere Typ, der dir viel mehr verspricht und deinen Verstand löscht? Ein Bild von dir mit unseren Kindern hinter der Wand. Alles ist still, kann nicht mehr schlafen, denk nur an dich. Mein Herz verbrennt. Ich habe dich verloren. Meine Welt bricht in zwei. Ich werde dich vermissen. Gibt es ein nächstes Mal? Fehler macht in wir zwei. Gib mir eine Chance, ich brauche deine Hand, um die Sterne zu sehen und mit dir zu träumen. Ist alles, was mal war, plötzlich weg und vorbei, ich kann es nicht glauben. Ich hab dich verloren.